Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin Saurus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, an der man eigentlich momentan zwar vorbeikommen könnte, aber wenig kommt. Die Rede ist von der Google Tastatur, von dem Third Party Keyboard der App von Google mit dem Namen Gboard. Suche GIFs, Emojis und mehr direkt über die Tastatur. Ist eine Gratis-App, ist eine Universal-App, ist 69 Megabyte groß, hat unter anderem Deutsch und Englisch als Sprachunterstützung und hat die Versionsnummer 1.1.0 und hat ebenfalls bei 52 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Kann ich verstehen. Ich lese einmal die Beschreibung vor. Gboard ist eine neue Tastatur von Google für das iPhone. Sie bietet alles, was eine hervorragende Tastatur ausmacht. GIFs, Emojis und Glide-Typing. Glide-Typing ist übrigens, das ist jetzt meine Anmerkung, ist halt Wischen von Buchstabe zu Buchstabe, um ein Wort zu schreiben. Mag ich persönlich bei SwiftKey auch sehr gerne. Und natürlich ist die Google-Suche integriert. Kein lästiges Wechseln zwischen Apps mehr. Du kannst ganz einfach direkt über die Tastatur suchen und die Ergebnisse weitersenden. Suche in Google nach Geschäften und Restaurants in der Nähe, Videos und Bildern, Wettervorhersagen, Nachrichten und Artikeln, Sportergebnissen und allem anderen, was dich interessiert. GIF-Suche. Finde das beste GIF für deine Antwort. Emoji-Suche. Finde schneller das passende Emoji. Glide-Typing. Tippe schneller, indem du den Finger von Buchstabe zu Buchstabe bewegst. Datenschutz. Uns ist bewusst, dass die Informationen, die du auf deinem Smartphone eingibst, persönlich sind. Bei Gboard bleiben deine privaten Informationen auch privat. Folgendes wird von Gboard an Google gesendet. Gboard sendet deine Suchanfragen an die Webserver von Google, damit dir Suchergebnisse angezeigt werden. Gboard sendet auch Nutzungsstatistiken an Google, damit wir erfahren, welche Funktionen am häufigsten benutzt werden. Außerdem können wir so Probleme erkennen, wenn die App abstürzt. Folgendes wird von Gboard nicht an Google gesendet. Abgesehen von deinen Suchanfragen sendet Gboard nichts von dem, was du eingibst, an Google. Weder dein Passwort noch den Inhalt deiner Chats. Gboard merkt sich Wörter, die du eingibst, um dir bei der Rechtschreibung zu helfen oder Suchanfragen zu vervollständigen, die dich möglicherweise interessieren könnten. Diese Daten werden jedoch nur auf deinem Gerät gespeichert. Google oder andere Apps, abgesehen von Gboard, können auf diese Daten nicht zugreifen. Wenn du in den Sucheinstellungen von Gboard die Kontaktsuche aktiviert hast, kann Gboard die Kontakte auf deinem Gerät durchsuchen, damit du schnell und einfach darauf zugreifen kannst. Diese Informationen werden nicht an Google gesendet. Und ebenfalls kann man noch das freigeben, dass es auf die Standortinformationen Zugriff hat, die Tastatur, beziehungsweise ja, die App, die Tastatur, damit man zum Beispiel nach Restaurants eben in der Nähe suchen kann. Hat man die App gestartet, die Tastatur in den Einstellungen ausgewählt, wie das geht, das wird wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Third-Party-Tastatur genutzt hat, wissen. Ansonsten wird man auch, wenn man die App startet, da durchgeführt mit einem kleinen Tutorial. Dann wird man von einer Tastatur begrüßt, die grundsätzlich erstmal fast so aussieht, wie die iOS-eigene Tastatur. Ihr könnt einen dunklen Modus und einen hellen Modus einstellen. Was mich stört und weswegen ich sie auch oder mich schwer tue, ist, sie zu nutzen, die Umlaute, also Ö, Ö, Ä und Ü, werden standardmäßig angezeigt und ich habe keinen Weg gefunden, die auszublenden. Dadurch werden die Tasten kleiner und das stört mich dann doch auf dem 4,7 Zoller. Das ist mir zu klein. Ansonsten, ja, was ist das Besondere? Also eigentlich dieses Glide-Typing etc. oder Wischen von Buchstabe zu Buchstabe, um ein Wort zu schreiben und Rechtschreibkorrektur und so weiter, das sieht man natürlich bei anderen Tastaturen auch. Was das Besondere ist halt der direkte Zugriff auf die Google-Suche, wo ihr danach suchen könnt, was ich euch eben vorgelesen habe. Und das dann auch gleich einfügen könnt in euren Chat, in eure iMessage, Wie auch immer. Das Ganze funktioniert einwandfrei und ist definitiv eine der am besten funktionierendsten Third-Party-Apps, Third-Party-Tastaturen unter iOS. Wobei ich tatsächlich dann doch irgendwie immer auf die iOS-eigene Tastatur zurückgreife wieder. Und auch hier wird es mir wahrscheinlich auch so gehen. Aber Gboard ist kostenlos, also ein Blick darauf schadet auf keinen Fall. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich wünsche euch eine schöne Woche, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.